Vor 50 Jahren, da las im Hamburger Star Club ein Mann aus einem Buch etwas vor. Und in dem Laden also, den die meisten von uns als Musikschuppen und Beatles Club im Kopf haben, der Typ aber am 2.10.1966 auf der Bühne, der war auch Pop, beziehungsweise holte er den Pop und die Subkultur in die Literatur. Und es war Hubert Fichte. Damals las er aus seinem Roman Die Palette vor, eine Beobachtung eines irren Kneipenlebens mit allerlei wilden Gestalten darin. Und weil dieser Abend für die sogenannte Pop-Linke so bedeutsam werden sollte, wie der ganze Typ Hubert Fichte überhaupt, wird dieser Abend, der vom 2. Oktober 66 nun wieder belebt, und zwar im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, kuratiert vom Musikchef dort. Und der ist jetzt bei uns, Detlef Diedrichsen. Schönen guten Tag. Hallo. Das ist natürlich alles so ein bisschen Insider, die ganze Hubert-Fichte-Story. Vielleicht sollten wir einführen in die Szenerie damals, bevor wir fragen, wie dieses Reenactment heute funktionieren soll. Hubert Fichte also war im Starclub auf der Bühne. Was ist so besonders an diesem Abend und dieser Konstellation gewesen? Also ich finde immer, dass diese großen Pop-Momente, von denen es ja wirklich nicht besonders viele gibt in der deutschen Geschichte, dann zustande kommen, wenn Dinge zusammentreffen, die eigentlich nicht zusammentreffen können oder bisher nicht zusammentreffen konnten. Und das ist in diesem Fall Fichte, also eine neue Art von Literatur, das Feuilleton, die Popmusik, das Publikum, das in den Starclub geht und sich in Hamburg St. Pauli amüsieren will, Beatbands, davon spielte ja dann auch noch eine immer zwischen den einzelnen gelesenen Passagen. Und dann aber auch diese Art, wie er eben einen anderen Club wiederum, der vorher existiert hat in Hamburg, die Palette, betrachtet. Das sind alles so Dinge, die nie eigentlich zusammenkommen dürften und dann aufgrund von verschiedenen Zufällen und interessanten Ideen an diesem Abend zusammengekommen sind. Und deswegen dachten wir, okay, das ist schon ein ganz spezieller Moment. Was da alles aufeinander traf, das können wir jetzt nicht so gut abbilden, aber zumindest einen kurzen Ausschnitt tatsächlich hören von Hubert Fichtes Lesung aus der Palette, damals 66 im Starclub. Lexikon. Lessing. Oh, Lessing. Während Jackie denkt, gibt er auf, darüber nachzudenken, wie er denkt, ob er das Gedachte hört, ob er es spricht, was er hört. Ob er mit der Stimme eines anderen denkt, welches anderen? Stimmen. Palette. Köhm, Inge. Palais. Palais. Palette. Ins Palais. Je le lis. Je lalli. Lila. Den Pansen an die Wand quaggen. Topflappen aufspannen. Da schnallst du ab. Da habe ich abgeschnallt. Da schnallt ihr alle ab. Hubert Fichte, also vor 50 Jahren, ganz kurzer Ausschnitt aus einer viel längeren Lesung. Weiß man eigentlich, wie das zustande kam? Also, dass er da plötzlich überhaupt auf der Bühne gelandet ist mit seinem Buch? Ja, es ist eine etwas verschlungene Geschichte. Es gab damals ja diese Jazz- und Lyrikveranstaltung. Das war schon etwas relativ Revolutionäres und Undergroundiges. Und dann gab es aber wiederum schon eine neue Generation von Autoren, die es quasi eine Runde weitergedreht haben und gedacht haben, okay, also mit Jazz, das ist uns eigentlich schon viel zu bürgerlich, viel zu etabliert mittlerweile. Das ist ja schon fast Hochkultur. Also gehen wir dahin, wo es richtig zur Sache geht, wo die Leute am Wochenende sich amüsieren, wo sie tanzen wollen, wo sie Beatmusik hören. Und deswegen wurde halt aus Jazz und Lyrik Beat und Prosa. Das war ja die Überschrift für diesen Abend, wo dann eben Ian and the Zodiacs auftraten, eine arrivierte Beatband, die oft im Starclub spielte und Fichte dann las. Sie haben vorhin schon zusammengefasst, was da alles aufeinander traf, warum dieser Abend also so bedeutsam war, aber in dem Moment, glaube ich, war das denen, die sich dann gerne an Fichte heute erinnern, natürlich noch lange nicht klar. Ne? Diese ganze Fichte-Geschichte hat noch so ein bisschen gebraucht, bis man verstanden hat, was da eigentlich Revolutionäres passiert ist. Ja, das hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, niemand begriffen. Es war ja auch einfach mal ein Experiment, denke ich. Man hat das mal ausprobiert. Vielleicht, das hätte ja auch total schief gehen können. Es hat aber eben ganz gut funktioniert. Interessant ist auch, die Palette war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erschienen. Und zwar noch lange nicht. Die erschien 2 Jahre später. Und in dem Buch, das dann gedruckt wurde, nimmt er auch nochmal Bezug auf diese Lesung, die er dann 2 Jahre vorher gemacht hatte. Er war zu dem Zeitpunkt auch noch ein ganz, ganz neuer Name. Er hatte, glaube ich, 1 oder 2 Bücher veröffentlicht und galt noch so als vielversprechendes Talent sozusagen. Und die Palette selber wurde dann allerdings ein Bestseller. Die Pop-Linke habe ich vorhin schon ins Spiel gebracht. Die feiert den Fichte auch heute noch. Sind Sie erstens selber ein Pop-Linker und zweitens, wann haben Sie denn den Fichte in Ihrem Leben entdeckt? Ich weiß nicht, ob ich ein Pop-Linker bin. Das sind so Begriffe, da... Das ist immer schwierig. Ich habe Fichte entdeckt, ich weiß nicht, irgendwann in den 80er Jahren habe ich mal die Palette gelesen und kurze Zeit später starb er und die Herausgabe seines nachgelassenen Mammutwerks, die Geschichte der Empfindlichkeit, begann dann. Das sind ja irgendwie 20 Bände, die dann so langsam peu à peu erschienen und so, insofern war er immer ein Thema. Interessanterweise war außer der Palette aber, glaube ich, von ihm kein Buch wirklich erfolgreich, sondern teilweise also haarsträubend erfolglos mit ein paar hundert verkauften Exemplaren. Also insofern ist er tatsächlich dann auch zu allen Zeiten, zu denen er immer mal so zaghaft wiederentdeckt wurde, immer ein Outsider-Thema geblieben. Es ist so ein bisschen so wie Velvet Underground, wo man dann immer sagt, ja, die Platte haben damals irgendwie nur 1000 Leute gekauft, aber jeder von denen hat eine Band gegründet. So ein bisschen ähnlich ist es auch. Also wenige Leute haben das wirklich gelesen oder haben sich wirklich rein vertieft in die verschiedenen Arten, wie Fichte auch geschrieben hat. Er hat ja später dann ganz andere Bücher geschrieben und dieses gesamte Werk in seiner Vielstimmigkeit, damit haben sich wirklich nur wenig Leute auseinandergesetzt, aber die haben dann, oder viele von denen haben dann Bücher geschrieben oder tatsächlich auch Bands gegründet. Wen hat er denn beeinflusst? Wen muss man denn da auf die Schnelle nochmal aufzählen? Weil es waren ja nicht nur Musiker oder Schriftsteller, es ging ja auch in Theaterrichtung und so weiter. Welche Inspirationsfäden gehen denn vom Fichte aus? Also ich weiß, dass Thomas Meinecke von FSK und Buchautor hat diverse Bücher ja auch über Fichte geschrieben und Veranstaltungen zu dem Thema gemacht. Schorsch Kamerun hat Theaterstücke zum Thema Fichte gemacht. Dirk von Lozo ist Fichte-Fan. Also so in der Welt ist er tatsächlich sehr präsent. Und die heißen nicht Pop-Linke zufälligerweise? Nein, okay, die lassen diese Begriffe weg, Man oder? Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob einer von denen sich als Pop-Linker wohlfühlen würde. Okay, dann versehen wir das im Nachhinein nochmal mit Anführungszeichen. Das mit dieser komischen Pop-Linken ist auch wirklich vielleicht Quatsch, diese Kästchen. Aber zum Abschluss noch gefragt, jetzt wollen Sie diesen Abend wieder ins Leben rufen. Wie soll das denn funktionieren? Ganz einfach. Wir haben uns eigentlich wirklich gedacht, wir reenacten ihn. Also die Art, diesen Abend zu feiern, darauf hinzuweisen, dass es den gegeben hat, dass das wichtig war. Das ist unser Hauptanliegen. Und wir haben einen Schauspieler, der den Fichte gibt. Und wir haben Musik zwischendurch. Und die Musik ist natürlich heute eine andere als damals. Ian and the Zodiacs haben wir jetzt nicht nochmal ausgegraben. Es geht auch nicht. Zwei von denen sind auch nicht mehr unter den Lebenden. Wir haben also Ebba Durstewitz, die Musik zu dem Thema konzipiert hat. Und wir haben da eine kleine Änderung im Titel vorgenommen. Das heißt also jetzt nicht Beat und Prosa, sondern Beats und Prosa, was so ein bisschen natürlich auch andeutet, wie man heutzutage sozusagen ein junges Publikum in Clubs holen würde, wenn man dort Literatur präsentieren würde, nämlich halt mit Beats und womöglich mit einem DJ. Und damals hatte diese Rolle halt eine Beatband mit elektrischen Gitarren. Das findet am Samstag und am Sonntag, am Samstag in Berlin im Akut statt und am Sonntag in Hamburg im Golem, richtig? Genau. Dann sind es genau 50 Jahre. Dankeschön an Detlef Diedrichsen, der Musikchef des Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne.